13. Juni, Stäbelow-Friedensfest bei Rostock. Die kompletten Interviews, die komplette Berichterstattung in den nächsten 4 Stunden. Jetzt ein 30 Minuten Nonstop Music Block auf Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Marcel Fischer am Mikrofon. A military band. Dürnberg in 31 Minuten Nonstop Music Block, Military Bass und jetzt Military Drums, Hubert K. We'll be right back. Terry Drums und das ist Sam Smith. Radio Marabu. Musikkompetenz seit 1984. Marabu. Scream 'cause she popular.

Nicht 10, nicht 20, nein, 30 Minuten nonstop. Europe's Alternative Music auf Radio Marabu. Svegliato e ho trovato l'invasor. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. O partigiano, signore, partigiano, da partigiano. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E sei un muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Es war so warm hier an deinem Arm hier. Da draußen wird dich bald schon frieren. Es war so warm hier an deinem Arm hier. Da draußen wird dich bald schon frieren. Ihr in den Bergen, heute komm ich zu euch. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Was kein Kommando und kein Befehl kann, ich werd heute Partisan. Was kein Kommando und kein Befehl kann, ich werd heute Partisan. Am Dorfplatz mal tot herumlieg. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Dann sagt der Priester statt langer Predigt, nie mehr Faschismus, nie mehr Krieg. Dann sagt der Priester statt langer Predigt, nie mehr Faschismus, nie mehr Krieg. Nur noch den Kuss hier, kommt einer nach mir. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Dem wünsch ich Zeiten, wo man so eine wie dich nicht mehr verlassen muss. Dem wünsch ich Zeiten, wo man so eine wie dich nicht mehr verlassen muss. Das ist ein gutes Deutsch, ein Glühe, das neue Album von Dieter Dehn, daraus Bella Ciao, davor Roots World, Cindy Lauper, Madonna, The Weeknd, Sam Smith, jeweils mit Madonna, Hubert K. und Redfahrt von Dornberg. Jetzt geht's zum Friedensfest. Radio Marabu auf Mittel- und Kurzwelle. Du magst doch auch Schwarz-Weiß-Fotos. Radio Marabu Alternative Music. Wir sind am 10. Juni 2023 in Stäbelow, ein Friedensfest, mit dabei Jens Fischer-Rodrian, aber zu den Organisatoren gehört natürlich auch die Genossenschaft Menschlich Wirtschaften und da sitzt Hendrik an meiner Seite und Ines, die kennen wir auch schon von einem letzten Interview, da haben wir das schon mal vorgestellt. Du arbeitest in dieser Gesellschaft, ja, erzähl mal. Ja, ich bin ehrenamtliches Vorstandsmitglied bei Menschlich Wirtschaften und kümmere mich im Wesentlichen um den Bereich der Menschlich Wirtschaften Läden. Also wir sind dabei, ein Handelsnetzwerk aufzubauen und da wollen wir sowohl stationäre als auch später digitale Geschäfte ermöglichen. Wie geht's voran? Na, wir wären natürlich gerne schneller, aber gute Dinge brauchen auch ihre Zeit. Und es ist mittlerweile so, dass wir die ersten Nachbarschaftsläden in Betrieb haben und weitere stationäre Geschäfte sind jetzt im Aufbau. Ist das regional begrenzt? Nein, das Ziel ist natürlich, regionale Netzwerke aufzubauen und zu stärken. Das bedeutet also, Lieferanten und Produzenten aus der Region für das Netzwerk zu gewinnen. Aber wir sind als Genossenschaft auch nicht regional begrenzt. Sicherlich habt ihr Interesse, zum Beispiel ein wenig Gleichgesinnte um euch zu scharen. Das kann ich mir vorstellen. Wie weit würdet ihr da gehen? Ist die Frage nach der Regionalität gemeint, oder? Nein, jetzt eher auch nach dem Gleichgesinntsein. Also wir sind überzeugt davon, dass sich die Menschen finden, die unser Werteleitbild vor allen Dingen teilen und die in der Gesinnung eben nach einem menschlicheren Wirtschaften suchen, die finden sich. Auf jeden Fall heute auch hier beim Friedensfest, von dem berichten wir die ganze Sendung über. Und ihr habt das ja so ein bisschen mit organisiert oder präsentiert das auch. Ja, Menschlich Wirtschaften ist Veranstalter und Teil des Organisationsteams, wenn man das so nennen kann. Und ja, wir haben das hier mit Jens Fischer-Rodrian gemeinsam initiiert. Der wird nachher auch noch zu Wort kommen. Wir spielen jetzt erstmal ein bisschen Musik, weil wir machen ja Radio, da sind wir immer gezwungen. Ines, ich darf dich bitten. Ja, hallo. Also du möchtest jetzt von mir den Musikwunsch hören? Ja, du kannst natürlich auch noch was sagen. Okay, ja, ich bin auch ebenfalls ehrenamtliches Mitglied im Vorstand von Menschlich Wirtschaften. Und ja, wir sind dabei, Menschen mit den Themen zu begeistern und abzuholen, die gerade die Menschen bewegen. Und das ist eben halt in dem Bereich Menschlich Wirtschaften sehr gut möglich. Also die Menschen suchen nach Aufgaben, unter anderem in den Genossenschaftsläden oder in anderen Bereichen. Und da sehe ich so mein Hauptaugenmerk und meine Aufgabe, dabei zu unterstützen. Auf jeden Fall braucht man, egal was man macht, Frieden. Drum sind wir ja hier auch beim Friedensfest. Jetzt spielen wir aber kein Friedenslied, sondern ein unterhaltsames Lied. Von Keimzeit. Steck dir die halbe Tüte Erdnusschips in deinen zuckersüßen Mund. Find dich in einem Comic-Heft wieder, fotografier dich bunt. Graffitis machen graue Wände lebendig, ich wünschte, ich könnte das auch. Und wie ich überleg, was ich denn wirklich kann, sehe ich, dass ich zu nichts taug. Kling, klang du und ich die Straßen entlang. Kling, klang du und ich die Straßen entlang. Für diesen Augenblick dich in die Kamera zu kriegen, haut mal wieder nicht hin. Komm und lass uns heute noch nach England fliegen. God save the Queen. An der Westküste dann die Promenade runter, wo schon der Kapitän wartet. Guten Tag zweimal bis nach Feuerland, bitte. Das Schiff ist leicht entartet. Kling, klang du und ich die Straßen entlang. Kling, klang du und ich die Straßen entlang. Bloß von hier weg, so weit wie möglich, bis du sagst, es ist Zeit. Wir müssen aus Feuerland zurück nach Hause. Im Wiener Wald zerschritt Bamba, Bamba, Bamba. Kling, klang du und ich die Straßen entlang. Kling, klang du und ich die Straßen entlang. Bloß von hier weg, so weit wie möglich. Ob es du sagst, es ist Zeit, wir müssen aus Feuerland zurück nach Hause. Am Wiener Wald zerschritt. Badala, badalala. Kling, klang du und ich die Straßen entlang. Kling, klang du und ich die Straßen entlang. Kling, klang, kling, klang. Du und ich die Straßen entlang. Kling, klang. Ja, wir sind hier bei Radio Marabu. Eine Stunde vor Beginn des Friedensfestes in Stäbelow. Neben mir sitzt der künstlerische Leiter Jens Fischer-Rodrian. Sei gegrüßt. Hallo. Bist du aufgeregt? Naja, sag mal, jetzt nicht mehr so wie noch vor 2 Stunden, weil jetzt steht die Technik. Und wenn die Technik steht, dann ist es so die halbe Miete. Dann weiß man, irgendwie der Abend wird laufen, egal was passiert. Das geht mir ähnlich, weil wir haben die Technik hier draußen auch aufgebaut und nicht ganz beachtet. Wir haben ein Outdoor-Studio heute, das die Sonne relativ brät und dann waren es relativ schnell, war der Rechner so heiß, dass er nicht angegangen ist und ich habe ihn dann in der halbwegs kühlen Toilette runtergekühlt. Ja, das ist ja natürlich in der Halle ganz ähnlich. Da ist es auch sauwarm. Ich glaube, das ist jetzt dann so gegen, na, wobei, man weiß es gar nicht. Es könnte jetzt wirklich bis 20 Uhr warm bleiben. Wir werden auch das meiste Licht wirklich vom Tageslicht reinziehen. Ne? Es gibt ja diese offenen Decken. Und also es wird sehr, sehr spontan alles werden. Die Künstler sind wahnsinnig gut drauf. Obwohl alle irgendwie im Stau standen, sind, haben wir es doch noch geschafft, rechtzeitig so zu kommen, dass der Soundcheck jetzt fast durch ist. Und ja, wir freuen uns sehr auf unser Publikum. Dann wünschen wir eine gelungene Veranstaltung schon im Vorfeld. Ich werde natürlich am Ende des Ganzen auch sagen, wie es war. Und jetzt spielen wir einfach Julian Assange, Free Assange. Wieso, mach was. Bis bald. Was haben wir getan? Was haben wir unterlassen? Wann wird Schweigen zur Qual? Wann haben wir keine andere Wahl? Was treibt die Menschen an? Und was lässt sie verstummen? Wann gehören wir zu den Guten? Und wann zu den Dummen? Wann verschließen wir die Augen? Wann wollen wir nichts mehr hören? Wann werden wir laut? Wann wollen wir niemanden stören? Er hat alles riskiert, eine Weltmacht blamiert, doch die Vasallen waren geschmiert. Schaut, wie der Rest von uns reagiert. Shame on us. Wann mischen wir uns ein? Wann sagen wir, es reicht? Ist unser Mitgefühl nur Schein? Ist Gleichgültigkeit so leicht? Wann stehen Menschen auf? Und wann bleiben sie liegen? Wann nimmt das Leben seinen Lauf? Wann wird Gerechtigkeit siegen? Wann fühlen wir seinen Schmerz? Wann blutet unser Herz? Lassen wir uns erpressen? Haben wir schon wieder vergessen? Er hat alles riskiert, eine Weltmacht blamiert, doch die Vasallen waren geschmiert. Schaut, wie der Rest von uns reagiert. Shame on us. Dennis Yücel kriegt Applaus, Assange fällt aus dem Leben raus. Er hat sich mit den Falschen angelegt, wird vom Verdrängen weggefegt. Sie zelebrieren ihre Macht, sie ziehen in ihre nächste Schlacht. Wird es die letzte sein? Es liegt an uns allein. Friedensfest bei Rostock. An meiner Seite ein junger Künstler, der dort mit auftritt, Louis Corail. Ja, stell dich einfach mal vor. Ich habe dich tatsächlich erst bei der Herstellung des Promos kennengelernt. Finde es aber sehr interessant, was du machst. Hip-Hop auf jeden Fall, coole Leute heißt der Titel, den ich natürlich jetzt auch spielen möchte in Zukunft. Ja, bitte stell dich vor. Moin. Also genau, ich bin Louis Corail, ich bin in Berlin geboren, Deutsch-Türke, bin viel um die Welt gereist, das erzähle ich auch im Song Coole Menschen, also Hoffnung, in Klammern Coole Menschen, und bin eigentlich hauptberuflich Filmemacher gewesen, aber auch, weil ich schon als in meiner Jugend festgestellt habe, dass wenn du mit gesellschaftskritischer Kunst kommst, kannst du dein Leben nicht finanzieren, und ich wollte nicht in diese Situation gebracht werden, dass ich dann irgendwie meine Seele verkaufen muss. Also habe ich ein zweites Standbein aufgestellt im Filmgeschäft und habe da schöne Projekte gemacht und die ganze Welt auch bereist. Und dann haben mich aber auch die Aufträge und so ein bisschen dann zu sehr verlockt, dass ich die Musik komplett schleifen ließ. Und als dann aber die Krise losging, habe ich gemerkt, dass es endlich wieder mal Bedarf da für gesellschaftskritische Kunst, und habe dann Lieder geschrieben. Und ich wusste auch, dass viele meiner Vorbilder aus meiner Jugend jetzt nicht mehr den Mund aufmachen werden, weil die schon gebrochen waren, teilweise durch 20 Jahre Friedensbewegung. Und wusste auch, dass sie alle erpressbar sind. Und ich habe mich schon im Vorhinein unerpressbar, also unabhängig gemacht und so weiter, und kann dadurch mehr meine Meinung formulieren. Genau so. Da frage ich dich gleich mal nach deinen Vorbildern. In der Musik oder im Leben? Vielleicht auch im Gesellschaftlichen, was das Engagement angeht. Du hast es ja gerade angesprochen, die gebrochen worden sind. Ja, also erstmal ganz, also als Vorbild im Leben auch Malcolm X, wobei viele Leute nicht wissen, wie Malcolm X am Ende drauf war. Er war wirklich ein sehr liebevoller Menschenrechtsaktivist, der auch seine Perspektive ein bisschen geändert hat in seinem Laufbahn. Und ja, der hat echt so viel Mut gehabt und das inspiriert mich sehr. Also Malcolm X ist auch ein Vorbild im Hip-Hop generell, ne, bei allen Rappern. Mhm. Und musikalisch fand ich sehr gut, da gab es eigentlich alle, also Deutschrap war ja wie eine Familie und da gab es nicht jetzt ein Idol, aber zum Beispiel hat Spex einen Song gemacht, der hieß Kriegstagebuch, das kam sogar dann noch auf Viva und da hat er wirklich mal so Empathie mit den Opfern im Kriegsland hergestellt und ich war ja selber auch, ich bin Halbtürke und habe mich auch sehr verbunden gefühlt zur muslimischen Welt oder weil ich kein Muslim bin, aber das war für mich immer schon ein ungerechtes Massenmord an Zivilisten. Der Krieg. Und genau, da gab es aber auch andere. Also Torch war mein größtes Vorbild mit 10 Jahren aus Heidelberg. Und der hat aber auch conscious, also bewussten Rap gemacht, wo er aber auch sehr in die Tiefe ging und mehr der Beobachter war. Und hat auch viele Poeten und so weiter wieder ins Bewusstsein geholt. Und Rudi Dutschke und so weiter auch zwischen den Zeilen. Und so hat er viele Denkanstöße hinterlassen. Auch sein Song Blauer Schein hat mich dazu gebracht. Da singt er die ganze Zeit über den Werdegang oder wie der Geldschein die ganze Gesellschaft korrumpiert und wie man Recht und Gesetz vergisst. Und genau, geldkritisch zu bleiben, hat er mich gelehrt. Und dann gibt es unzählige eigentlich, auch in der Reggae-Szene. Mellow Mark war ein sehr großes Vorbild von mir mit dem Song Revolution, das habe ich mit 13 gehört. Und da hat er eigentlich diesen Kampf sehr gut beschrieben. Und auch dieser große Wunsch nach Revolution, was eigentlich ein Wunsch jedes Kindes ist. Ne? Und oft wird man belächelt für solche Wünsche. Aber bei Mellow Mark habe ich dann gelernt, dass es kein peinlicher Wunsch ist, sondern ein ehrenhafter Wunsch ist sozusagen. Ne? Und so weiter. Die Künstler, die du jetzt erwähnt hast, die spielten ja lange Zeit auch noch im Mainstream eine Rolle. Ich denke, es ist uns nicht entgangen, dass sich der Mainstream in den letzten Jahren sehr, sehr stark entpolitisiert hat. Und ja, wie siehst du das? Auch du bist ja jetzt nicht im Mainstream mit deiner Produktion, wir nun gleich gar nicht. Ja, also das ist eigentlich, wenn man sich, ich habe mich das auch gefragt, warum konnte Hip-Hop nicht so weiter existieren als Familie, wie in den 80er, 90ern? Und warum hat man es geschafft, dass es so kommerzialisiert wurde, obwohl so viele Rapper Widerspruch geleistet hatten, also erhoben haben? Und das hat was mit dem Geldsystem zu tun, habe ich am Ende festgestellt. Also die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Dadurch verändert sich auch das Machtverhältnis und das Meinungsspektrum. Und alles, was so systemkritisch ist, wird immer seltener gefördert und auch gewertschätzt. Die Leute wollen immer weniger sich mit solchen kritischen Gedanken auseinandersetzen. Das ist einfach der Lauf der Dinge in so einem System. Und genau, da muss man drüber stehen am Ende des Tages. Ja, das ist auf jeden Fall so, weil du ja am Ende, das sagst du völlig richtig, am Ende ist das eine Entwicklung, der man eigentlich auch tatsächlich nicht entkommen kann. Ich könnte jetzt selbst sagen, in den 60er, 70er, 80er Jahren, in der großen Zeit der Popkultur, musste das einfach noch sein, sonst wärst du überhaupt nicht ernst genommen worden. Also du wärst im Ernstfall Al Martino gewesen, nichts gegen ihn. Ne? Und auch wenn wir jetzt 100 Jahre zurückgehen, in die Stummfilmzeit zum Beispiel, Coole Wampe, oder da gab es auch diesen Film mit dem 20-Mark-Schein, diesen Stummfilm in Berlin auch. Und das war ja auch große proletarische Kunst, die damals Mainstream war. Das wird heute vergessen. Auch die Rote Fahne beispielsweise. Ich habe immer mal die Junge Welt bei mir im Programm und die hat ja heute keinen großen Marktanteil. Aber wenn man schaut, die Rote Fahne vor 100 Jahren, die hatte schon einen richtig gewaltigen Marktanteil. Da gab es rechts, links mit gewaltigen Marktanteilen und dann noch das Spektrum dazwischen. Das ist jetzt sehr, sehr eingeengt. Ja, dann frage ich mal als Letztes, was müssen wir tun, dass der Meinungskorridor sich wieder öffnet? Also ich habe jetzt noch eine Momo-Bewegung initiiert. Hast du davon schon was gehört? Nein, Momo kenne ich aber. Natürlich den Film mit Armin Müller-Stahl, ne? Den Spielfilm, und der geht ja auf ein Buch zurück. Ja, und im Momo ist eigentlich dieser, ich habe jetzt so eine Bewegung initiiert, wo man einfach sich auch klar positionieren kann und nicht missverstanden wird, weil Momo steht halt für das innere Kind, das immer noch nach einer gerechten Gesellschaft strebt. Und auch System, also auch die Systemzwänge erkennt und immer noch an die Liebe im Menschen glaubt, ne? Dieses humanistische Menschenbild, dass wir eigentlich alle auch nach einer sinnhaften Tätigkeit streben, aber dass wir halt durch den Finanzkapitalismus versklavt werden. Und ich glaube, es ist eigentlich jetzt nur wichtig, dass man seinen Mitmenschen auch wieder wie bei Momo zuhört, damit sich auch der Gefühlsstau löst und so. Wir sind alle, haben ganz schön viel gelitten, auch geistig, und auch ganz viele Emotionen in uns gespeichert von früher, die jetzt Traumen sozusagen, und die kann man aber auch durch heilende Zuhören, durch interessierte Zuhören wieder lösen. Wir müssen uns gegenseitig helfen und damit die Leute und den Leuten auch wieder helfen, eine positive Zuversicht zu entwickeln für die Zukunft und dann sich klar zu positionieren. Also das Positionieren ist das Allerwichtigste. Sind wir graue Herren geworden? Ich? Wir alle? In der Gesellschaft? Ja, da gibt's, die Leute interpretieren den Film unterschiedlich. Ich bin da eigentlich, ich denke so, die grauen Herren für mich sind tatsächlich die Banker und die Aktionäre, also alle, die auf Kosten anderer Menschen leben, ausbeuten. Und die haben halt auch kein Gerechtigkeitsgefühl mehr und sind teilweise empathielos und so. Und dann können sie aber auch uns Menschen zu, ja, bei Momo sind die anderen nicht zu grauen Herren geworden, sondern die sind halt versklavt und so, auch Beppo und Gigi in Momo und so weiter. Aber genau, die werden dann einfach zu Befehlsempfängern. Aber das ist nicht das Gleiche wie die grauen Herren. Also es geht wirklich bei dem Momo für mich um die, um den Klassenkampf, die Besitzenden und die Besitzlosen. Und um mehr nicht, dass man das so wirklich ökonomisch als ja, Wirtschaftskritiker oder Systemkritiker betrachtet. Und nicht die Menschen beurteilt, wenn sie jetzt eine böse Tat oder so verrichten oder so. Weißt du, was wir vor kurzem mal wieder gesehen haben? Metropolis aus den 20er Jahren. Auch ganz interessant zu diesem Thema. Ein Stummfilm. Wir haben so diese Popfassung aus den 80er Jahren mit Musik von Giorgio Moroder gehört. Freddie Mercury und so. Sehr interessant. Wunderbares Gespräch. Jetzt hältst du auch das Mikrofon. Warum nicht? Louis Corail, wir spielen jetzt deine Musik. Die coolen Menschen, coolen Menschen. Und wenn was Neues kommt, lass es mich wissen. Dankeschön. Also der Song heißt Hoffnung, in Klammern coole Menschen. Und das werdet ihr gleich verstehen, warum. Viele Menschen sitzen in einem Gedankenkarussell der Sorgen. Sie fürchten den Tod, die Armut, die Vereinsamung, eine Diktatur. Bei mir ist das anders. Ich verrate euch, warum. Ich lebte mit Moslems, Atheisten und Christen. Als ich 15 war, zog ich zu den Buddhisten. Erlebte den Gospel, die Liebe im Islam. Buddha lehrte mich, dass die Gedanken nur Gedanken waren. Und ich suchte und entdeckte ihr Kernstück. Lauf in Demut und erkenne dein Glück. Das Leben ist ein Geschenk, genieße den Moment. So wie Meister Pumba, lebe nicht in Kummer. Ja, ich bin dankbar und privilegiert. Meine Geburt verlief glatt und ich wurde nicht dressiert. Geborener Wessi, Jugend im Osten. Ich wuchs geborgen auf in einer Welt der Hoffnung. Diese Einstellung habe ich kultiviert, weil die Hoffnung meinem Körper einfach gut vibriert. Bei dir ist vielleicht was ganz anderes passiert, dass du dich jetzt im Kreis drehst und die Hoffnung verlierst. Die Welt da draußen, die ist nicht gerecht, doch die Sehnsucht danach in unserem Herzen ist echt. Und jeder weiß, der durch die Welt reist, bis auf unsere Zollidentitäten sind wir alle gleich. Ja, ich hab Hoffnung und du kannst es nicht verstehen, denn deine Augen haben nicht das Gleiche gesehen. Ich bin nicht naiv, eher kreativ, malte einen Traum, als du tief schließt. Also komm, ich lebte in Brandenburg, coole Menschen. Ich lebte in Berlin, coole Menschen. Ich lebte in Bangkok, coole Menschen. Ich lebte in Latschebuli, coole Menschen. Ich lebte in São Paulo, coole Menschen. Ich lebte in Kapstadt, coole Menschen. Ich lebte in Istanbul, coole Menschen. Ganz egal, wo ich lebe, ich sehe coole Menschen. Ich ging auf das Gimmi, coole Menschen. Meine Geschwister auf die Gesamt, coole Menschen. Mein Vater arbeitet im Heim, coole Menschen. Meine Mutter mit Schulschwänzern, coole Menschen. Mein bester Freund ist ein Bulle, coole Menschen. Ich chillte mit Gangstern, coole Menschen. Ich chillte mit Politikern, coole Menschen. Ganz egal, wo ich chille, ich sehe coole Menschen. Ich bin ein Deutscher und Däne, Araber, Turkmene. Doch meine Kultur ist so bunt wie meine Seele. Japanisch geprägt sind meine kindlichen Träume. Doch gehe ich auf die Straße, sehe ich überall Zäune. Wir leben in einer widersprüchlichen Ideologie. Wir glauben, die Menschen haben wirklich ihre Armut verdient. Die herrschende Meinung ist die Meinung der Herrschenden. Und was sie ignorieren, müssen wir dann vergessen lernen, aber eigentlich sind wir ziemlich okay. Alle hätten gern, wären sie mal nicht gequält. Und das Einzige, was dieser Liebe im Wege steht, ist dieses dämliche System, wo der Pauseknopf fehlt. Doch ich blicke auf die Wände, alles hat ein Ende. Reicht in meine Hand, weil ich gerne Liebe spende. Und wenn du nicht verstehst, warum ich hier so red, dann reise mal allein, dann wirst du es schon sehen. Ich trennte nach London, coole Menschen. Ich trennte nach Paris, coole Menschen. Ich trennte nach Amsterdam, coole Menschen. Ich trennte nach Marseille, coole Menschen. Ich trennte nach Kroatien, coole Menschen. Ich trennte durch Myanmar, coole Menschen. Ich trennte durch Laos, coole Menschen. Ganz egal, wohin ich trempe, ich sehe coole Menschen. Ich sehe coole Menschen, aber ein Scheißsystem. Ich sehe coole Menschen, aber ein Scheißsystem. Sehe coole Menschen, aber ein Scheißsystem. Sehe coole Menschen, aber ein Scheißsystem. Sehe coole Menschen, aber ein Scheißsystem. Sehe coole Menschen, aber ein Scheißsystem. Sehe coole Menschen, aber ein Scheißsystem. Und deshalb müssen wir auf die Straße gehen. Fällt es schwer, an die Güte von Menschen zu glauben. Aber ich glaube, dass das, was mit den Menschen gemacht wird, gar nicht das ist, was die Menschen wollen. Das können wir lernen. So wie Gott uns geschaffen hat, hat er uns zur Güte bestimmt und zum Frieden und fähig, danach zu leben. Wir müssten nur aufhören, uns in Angst jagen zu lassen von all denen, die als Realismus genau dies behaupten. Nein, die Menschen sind böse, die Menschen waren noch nie anders, wir müssen uns schützen, wir müssen gegen die Bösen als die Guten uns verteidigen. Nein, müssen wir gar nicht. Wir müssen uns weigern, uns von den Bösen so böse zu machen, wie wir glauben, dass die schon wären, indem wir es selber werden. Das könnte Schluss sein. Radio Marabu. Eine saubere journalistische Arbeit lieferte Dr. Ferdinand Wegscheider, Programmchef von Servus TV Österreich, mittlerweile dort der erfolgreichste kommerzielle Anbieter. In dieser Woche gibt es keine besonderen Vorkommnisse zu vermelden. Die Inflation im Mai beträgt in Österreich nur noch 8,8%. Die monatlichen Ausgaben eines durchschnittlichen Ein-Personen-Haushalts, der vor zwei Jahren noch mit 2.100 Euro im Monat ausgekommen ist, liegen jetzt bei gleichem Lebensstandard bei läppischen 2.500 Euro. Und die systematische Zerstörung des Mittelstands durch Trottelsanktionen und Durchsetzung der religiösen Gebote der grünen Klimasekte geht munter weiter. Zu grünen Ideen kam eine wissenschaftliche Arbeit aus Moskau. Leichter ist es da schon, Forschungsergebnisse der Russischen Akademie der Wissenschaften zu zensurieren, wonach der Klimawandel nicht menschengemacht sei. In der durch den Ukraine-Krieg ausgelösten allgemeinen Russophobie ist es natürlich ein leichtes, diese Forschungsergebnisse als russische Propaganda darzustellen und deshalb totzuschweigen. Ich habe Sie darüber hier in der kleinen Audiodatei informiert. Deutlich widerwärtiger ist mir das Thema mit Nazi-Symbolen. Hier ging Dr. Ferdinand Wegscheider, der selbst oft als Rechter bezeichnet wird, in die Tiefe. In den letzten beiden Ausgaben seiner Kolumne. Ich habe das Ganze in einer guten halben Stunde nachrecherchiert, abfotografiert und muss dem Mann zurufen, sehr saubere Arbeit, Herr Kollege. Aber hören wir das von vergangener Woche. Als Bild denken Sie sich dazu oder schauen Sie nach im Internet, der Besuch vom Präsidenten Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten, beim Papst Franziskus. Dr. Ferdinand Wegscheider im Zwiegespräch mit seinem Till Eulenspiegel. Einen kleinen Erklärungsnotstand habe ich gehabt, als mich der Till vor kurzem gefragt hat, warum wir bei uns im demokratischen Operettenstaat und überall anders Nazis vermuten, nur nicht in der Ukraine, wo es tatsächlich ein veritables Problem mit echten Nazis gibt. Ich habe diese Kritik natürlich empört zurückgewiesen und den Till gefragt, wie er denn so etwas überhaupt behaupten kann. Ich meine, nur weil der ukrainische Präsident bei jedem Auftritt, selbst beim Papst, ein Unterleiberl mit dem Abzeichen einer rechtsextremen Organisation trägt, nur weil die ukrainische Armee von Rechtsextremen durchsetzt ist und nur weil zuletzt russische Rechtsextreme mit amerikanischen Waffen ausgestattet wurden, um russische Grenzorte anzugreifen, gibt es doch kein Nazi-Problem. Ich meine, gerade diese seelenguten Nazis kämpfen doch für unsere westlichen Werte und vor allem für die Interessen der USA und der Rüstungsindustrie. Da muss man schon ein bisschen differenzieren, gell? Und zu antirussischem Hass aufgestachelt, beginnt man dann schon mal zu diskutieren, eindeutig vorbelastete Symbole irgendwie in einen anderen Kontext zu setzen. Das taten auch einige Zuschauer von Servus TV. Und hier klärt Dr. Ferdinand Wegscheider nun sehr, sehr deutlich auf. Sie können das ganz leicht zu Hause nachprüfen. Das Schwertsymbol bei der Organisation ukrainischer Nationalisten, das aktuelle Staatssymbol der Ukraine und das Foto von Zelensky beim Papst. Holen Sie es einfach ganz groß ran. Dann sehen Sie eindeutig, was für ein Symbol das ist. Bitte schön. Apropos Ukraine, einige Seher haben mir in dieser Woche geschrieben, wie ich denn dazu komme, dem ukrainischen Präsidenten zu unterstellen, er hätte selbst beim Papst ein Leiberl mit einem Nazi-Abzeichen getragen. Herr Zelensky trage doch vielmehr stets das Wappen der Ukraine auf seinen diversen Leiberln. Dazu stelle ich gerne klar, zunächst einmal habe ich nicht von einem Nazi-Symbol, sondern wörtlich von einem Abzeichen einer rechtsextremen Organisation gesprochen. Fakt ist, dass sich das Wappen der Ukraine nur in einem kleinen Detail vom Wappen der rechtsextremen Organisation ukrainischer Nationalisten unterscheidet, die im Zweiten Weltkrieg auch Freiwillige für die deutsche Waffen-SS gestellt hatte. In deren Wappen wird der mittlere Teil des gelben Dreizacks von einem Schwert gebildet, das im Wappen der Ukraine nur angedeutet wird. Fakt ist, dass die Verwendung des offiziellen Wappens deshalb selbst in der Ukraine heftig kritisiert wurde. Und Fakt ist vor allem, dass Herr Zelensky bei seinem Papstbesuch nicht das ukrainische Wappen auf seinem dem Anlass durchaus angepassten Leiberl getragen hat, sondern definitiv das Wappen der rechtsradikalen ukrainischen Nationalisten mit dem Schwert. Schauen Sie sich das selber an. Das Staatssymbol ist so nachgebildet, wie als würde man ein Hakenkreuz malen mit runden Ecken. Völlig absurd, hier keinen Bezug herzustellen. Und dann, als würde das nicht reichen, trägt Zelensky beim Papst ein Leiberl, also einen Pullover, mit dem Originalzeichen der Organisation ukrainischer Nationalisten. Das heißt, Zelensky stellt selbst offen den Bezug zu dieser Zeit in den 30er, 40er Jahren her. Deutlicher geht es nicht mehr. Hier wegzusehen, ist meines Erachtens Schuld auf sich laden. Mein ganzes Leben, jeder Tag ist getragen von der geschichtlichen Verantwortung. Keine Schuld, aber eine Verantwortung, die Stimme zu erheben, sollten sich die Dinge in derart fragwürdige Richtungen bewegen. Jedem sollten auch etwaige Reaktionen der Russischen Föderation bewusst werden. Ich meine sogar, dass diese Dinge dann vom Völkerrecht Bestand haben werden können. Anders als das Übertreten der ukrainischen Grenze im Februar 2022. Es wird dann eine Frage der Gewichtung sein. Bei Bedarf erstelle ich Ihnen dazu noch ein kurzes Textdossier. Wer es haben möchte, soll mir schreiben, hier unter die Audiodatei.